Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Abend mit einem Text von Peter Handke in der radiophonen Umsetzung von Leonard Koppelmann. Gehen im Herzland. Es spricht Ulrich Nöten. Komposition Gerd Bessler. Der Karstsog, schon beim Kind, begann mit einem Irrtum. Karstsog. Von klein auf hatte ich die schüsselförmige Senke, in der sich der Obstgarten des Bruders befand, für eine Doline, die am meisten augenfällige Erscheinung des Karstes gehalten. Sie allein war es, welche unsere unscheinbare Jaunfeldebene interessant machte. Die paar Bombentrichter im Dobrawa-Wald waren gerade groß genug für Abfallgruben. Die Drau. Die Drau fließt so tief verborgen unten in ihrem Trogtal, befahren weder von Schiffen noch von Booten, höchstens einst nächtlich überquert von den Partisanen in Waschzubern, dass wohl keinem im Dorf Rinkenberg bewusst ist, an einem richtigen, ja bedeutenden Fluss zu leben. Die Mulde im Flachland war das einzig Sehenswürdige bei uns. Nicht ihrer Form, sondern ihrer Einmaligkeit wegen. Hier ist, dachte der Schüler stolz, so weit nördlich des Karstes wie dort an unzähligen Stellen, eine unterirdische Höhle eingebrochen und von oben ist das Erdreich nachgerutscht und hat den fruchtbaren Schüsselboden gebildet. Wo sich einmal etwas ereignet hat, da wird sich, so mein Kinderglaube, in Zukunft wieder etwas ganz anderes ereignen. Etwas ganz anderes. Und mein Blick in die vermeintliche Doline war einer der Erwartung und zugleich Scheu. Als mich der Lehrer für Erdkunde und Geschichte dann aufklärte, hatte der Schein, der Langjährige, sein Werk schon getan. Und wenn es ein Ziel für meinen Fernweg gab, war es der Karst. Der Karst. Ich hatte dabei gar kein Bild von ihm. Es sei den nackten Fels. Darin eingelassen, dicht auf dicht, die Dolinentrichter. Mit der roten Erde am Grund. Herzland. Peter Handke. Gehen im Herzland. Einmal sitzt der Halbwüchsige in meiner Erinnerung zu Hause an der Fensterbank und bricht bei dem Gedanken an das unbekannte Küstenplateau hinter allen Bergen in Tränen aus. So heißt, dass sie, anders als das zeitweise Kindergeplärre, die Kraft eines Aufschreis haben. Sie sind, das erkenne ich jetzt, das Erste, was er ungefragt aus eigenem von sich gab. Sein erstes eigenes Wort. Jener Lehrer ist es auch wieder, von dem ich jetzt das Verfahren übernehme, für den Versuch meiner Karsterzählung den Anfang zu setzen. Obwohl, entsprechend dem Aufweinen damals an der Fensterbank, es in mir eine Stimme gibt für das bloße »O geflügelter Felsen«. O geflügelter Felsen! Er begann seine Herzensgeschichte, die der Maya, zwar mit einem Ausruf, entwickelte sie dann aber statt aus einem historischen Ereignis aus dem Erduntergrund. O geflügelter Felsen! Die Geschichte eines Volks, so meinte er, ist vorgezeichnet von der Beschaffenheit des Bodens und kann nur gesetzmäßig erzählt werden, wenn dieser in jeder Phase mitspielt. Die einzige wahre Geschichtsschreibung hat immer zur gleichen Zeit Erdforschung zu betreiben. Ich traue mir sogar zu, allein von den Formen eines Landes den Zyklus eines Volks abzulesen und ob sich da bei den Einwohnern Zyklen wie Volk überhaupt haben bilden können. Auch die Halbinsel Yucatan, das Land der Maya, ist ein Karst. Eine ausgehöhlte Kalkplatte, doch im Unterschied zu dem Karst, dem Mutterkarst, der Hochfläche über dem Golf von Triest, von dem alle vergleichbaren Erscheinungen in der Welt ihren Namen haben, dessen Umkehrform. Was über dem Mittelmeer Schwärme von Trichtern sind, wird in den Tropen aufgestülpt zu Türmen und Kegeln. Wo in Europa der spärliche Regen und auch die aus dem Landesinnern heranströmenden Flüsse von dem rissigen Kalk auf der Stelle verschluckt werden, sprudeln die zentralamerikanischen Regengüsse aus den Gesteinslöchern wieder zurück, sogar als Süßwasserbrunnen draußen vor der Küste im salzigen Atlantik. Und die Maya sind zu ihrer Zeit da hinausgerudert zum Schöpfen. Nach der Doktrin des Lehrers hätten demnach die Leute im Urkarst das Umkehrvolk zu den Maya sein müssen. Stiegen sie nicht zu ihrer Feldarbeit, statt hinauf zu den Terrassen hinunter in die Dolinen? Zeigten sich ihre Heiligtümer nicht deutlich auf den kahlen Kuppen, statt sich zu verbergen im Urwald? Waren für sie ihre Grotten nicht Zufluchtsstätten, während die Maya darin ihre Menschenopfer darbrachten? Bestanden nicht all ihre Bauwerke, nicht nur der Tempel, auch die entlegene Feldhütte, statt aus Holz und Maisblättern, aus festem Stein? Das Haupthaus ebenso wie der Hühnerstall, die Schwelle ebenso wie das Dach und hier und dort sogar dessen Rinnen. Trotzdem sind die auf dem Feldweg zum Bus gehenden und die sehr dicke Frau, die mich aufnahm, und alle, die ihr nachfolgten, in meinem Gedächtnis zu einer Prozession von Indianern geworden. Eine Prozession. Waren diese ein Volk? Slowenen oder Italiener zu sein, schien mir jedenfalls nicht ihr Hauptmerkmal. Doch zu einem Volk für sich waren die Karstleute trotz der Größe ihres Gebiets und der 100 Dörfer zu wenige. Oder vielleicht waren sie viele. Ich habe sie jedenfalls immer nur einzeln zu zweit oder zu dritt gesehen. Mehrere zusammen, höchstens in der Kirche, im Bus und im Zug. Und in dem einen Karstkino. Ein Einzelner stand auf dem Friedhof. Ein Einzelner oder zwei, in der Regel Mann und Frau, harkten unten in ihrer Doline. Drei, in der Regel Veteranen, saßen kartenspielend im Steinwirtshaus. Nie habe ich sie in einer Runde erlebt oder im Kreis versammelt zu einem gemeinsamen Zweck. Immer nur einzeln. Zwar fehlten auch hier nicht die Tito-Porträts, aber mir war, als seien dort oben auf dem Plateau sowohl Staatsmacht wie politisches System bloße Formsachen. So spärlich und klein waren ja die Nutzflächen in dem Ödland, dass ein Kollektiv nicht einmal in Frage kam. Der Acker vom Ausmaß eines Apfelbaumschattens am Grund der Doline, weit außerhalb des Dorfs, konnte nur im Besitz eines Einzelnen sein. Warum hatte dann freilich jener Bauernaufstand von Tollmein auch übergegriffen auf den Karst? Und da nicht mehr nur um das alte Recht, sondern die endliche Befreiung gekämpft, mit der Parole: Wir wollen keine Rechte, wir wollen den Krieg und das ganze Land wird sich uns anschließen. Warum waren hier in den folgenden Jahrhunderten mehr Schulen gegründet worden als anderswo? Warum stelle ich mir vor, der Kellner aus der Wochein und der Soldat von Vipava würden einander als Passanten in einer gesichtslosen Menge sofort erkennen und, wenn auch nur mit einem Blick, begrüßen als Versprengte von der heimatlichen Hochfläche, wo sich die Erde statt als neuzeitliche Kugel noch als Scheibe darstellt. Trotzdem, ein eigenes Volk samt Zyklus ist mir im Karst nicht begegnet. Ein eigenes Volk samt Zyklus. Dafür eine Einwohnerschaft, für die in allen Himmelsrichtungen unten oder draußen ist. Ein Miteinander und ein Ortsbewusstsein entsprechend dem einer Weltstadt. Mit Unterschieden von Dorf zu Dorf, genau wie dort zwischen den einzelnen Bezirken. Im Wörterbuch des Bruders hatte der Karst von ganz Slowenien die meisten Sprachfundorte. Nur dass jeder Stadtteil für sich allein, eine Fußstunde vom nächsten, im Niemandsland liegt und keiner den Ruf des Elendsviertels, des Viertels der Bürger oder des der Reichen hat. Zu allen gehen die Straßen, kaum eine mit Namen, gleichermaßen bergauf. Im Süden der Stadt vielleicht eine Zeder oben vor der Kirche anstelle der Kastanie am Nordrand. Und am Westrand vielleicht ein italienischer Name mehr auf dem gefallenen Denkmal. Unvorstellbar, sowohl eine Notunterkunft wie eine Villa. Thank you. Woher kam schon mit dem ersten sich Umblicken damals diese Freiheit? Wie kann eine Landschaft überhaupt etwas wie Freiheit bedeuten? Freiheit. Ich habe den Karst in dem vergangenen Vierteljahrhundert ja noch viele Male betreten, beladen mit Rucksäcken. Der einzige Mensch dort mit solch einem Ding. Taschen und Koffern. Und warum ist mir, als habe ich die Arme und Hände immer frei gehabt. Der Karstwind. Als sei schon mit dem ersten Tag der Seesack, den ich dabei doch überall mitschleppte, von meiner Schulter verschwunden. Der Karstwind. Als Antwort fällt mir zunächst nur der Karstwind ein. Und vielleicht dazu noch die Sonne. Es ist ein Wind, der in der Regel aus dem Südwesten kommt. Ein Wind, der von der Adria aufsteigt zu dem Plateau und als steter, im Sitzen oder Stehen kaum wahrnehmbarer Luftstrom über dieses hinwegzieht. Das Meer, nur an ein paar geradezu geheimen Stellen des Karstes zu erblicken, ist in dem Wehen eine nie verebbende mächtige Ahnung. Weit verlässlicher und wirksamer, als befände man sich tatsächlich davor oder segle sogar weit draußen allem enthoben dahin. Das Salz im Gesicht zu spüren, ist sicher nur eine Einbildung, nicht aber die wilden Kräuter vom Wegrand, den Thymian, den Salbei, den Rosmarin. Allesamt zäher, kleiner und ursprünglicher, jedes Blatt und jede Nadel zugleich schon die Essenz des Gewürzes als in unseren Küchengärten. Den Duftballen der fast schon afrikanisch knorrigen Minze, die Blütenlippen der Manna-Esche, das aus den Bäumen tropfende Kiefernharz, die an ein scharfes Getränk erinnernden Wacholderkugeln. Ohne die Gefahr, sich daran zu berauschen. Dieser Wind ist nicht bloß, weil er unten vom Meer kommt, ein Aufwind. Er greift einem ungeheuer sanft unter die Achseln, sodass der Gehende, auch wenn er sich ihm entgegenbewegt, sich von ihm transportiert fühlt. Gibt es nicht, vor allem im Süden, alte Küstenvölker, deren größtes Fest es ist, sich zu gewissen Zeiten auf die verlassenen Hochflächen zurückzuziehen, wo sie im Verborgenen den Wind dort feiern und sich von ihm sozusagen einweihen lassen ins Weltgesetz? Als eine solche Einweihung erlebte ich auch wieder und wieder den Karstwind. Den Karstwind. Doch in welches Gesetz? War es überhaupt ein Gesetz? Einmal hatte mir die Mutter die Augenblicke meiner Geburt erzählt. Obwohl mein letztes Kind, nach den zwei anderen, bist du über die Zeit, dich dann auch nicht mehr bewegend, in mir geblieben. Endlich im Licht der Welt hast du nach einem ersten Wimmern einen Schrei ausgestoßen, für den die Hebamme den Ausdruck wie eine Siegesfanfare gebraucht hat. Eine Fanfare? Die Mutter hat mich mit ihrer Erzählung vielleicht erfreuen wollen, doch ich empfand dabei ein Grauen, als sei die Rede statt von meiner Geburt, von meinem Tod. Statt meiner ersten Augenblicke beschrieb man da meine letzten. Und es wirkte mich, so als würde ich unter jenem Fanfarenklang gerade zur Hinrichtungsstätte gezerrt. In der Tat hatte ich ja der Mutter immer wieder vorgeworfen, mich geboren zu haben. Ich bedachte den Vorwurf gar nicht. Er fuhr aus mir heraus, weniger ein Fluch als eine Leier. Einmal, wenn mich der Feind verfolgte, ein andermal, wenn die Frostbeulen oder auch nur ein Nietnagel brannten, manchmal bei einem bloßen Blick zum Fenster hinaus. Die Mutter nahm sich mein Lamento zu Herzen und brach dabei jedes Mal in Tränen aus. Mir aber war es nie ganz ernst damit. In dem heranwachsenden Stritt mit den Launen von Ekel und Unwillen etwas Beständiges, eine Vorfreude, die freilich stumm blieb, weil sie ohne Gegenstand war. Dieser ging ihm nun auf am Beispiel der Landschaft des Karstes. Und er konnte seiner Mutter, mochte es dazu auch zu spät sein, sagen, ich bin einverstanden, geboren zu sein. Und der Karstwind? Ich wage das Wort, er hat mich damals getauft. Wie er mich heute wiederum tauft. Bis in die Haarspitzen. Doch einen Namen hat der Taufwind nicht seinem Täufling gegeben. Gehörte zur Freude nicht namenlos, sondern dem Grasmittelstreifen auf dem Karrenweg, den Geräuschen der verschiedenen Bäume. Ein jedes hieß anders. Der Vogelfeder, die über eine Lache trieb, dem durchlöcherten Stein, der Doline des Mais, der Doline des Klees, der Doline mit den drei Sonnenblumen, den Dingen im Rund. Das Fächeln. Von jenem Fächeln habe ich mehr gelernt als von dem fähigsten der Lehrer. Mir die Sinne schärfend, alle zugleich, zeigte es mir im scheinbar Wirsten der menschenfernen Wildnis Form um Form. Eine Klage trennt von der anderen und eine die Ergänzung der anderen. Und ich entdeckte das nutzloseste Ding als einen Wert und kam in den Stand, die Dinge zusammen zu benennen. Ohne den Karstwind hätte ich auch von dem eher windstillen Kärntnerdorf nichts so erzählen können, stünde keine fortlaufende Inschrift auf meiner Stele. Ergab das nicht ein Gesetz? Was aber war mit dem Gegenwind, der aus dem Norden blasenden berüchtigten Burja oder Burra, einem einzigen frostigen Sausen über die Hochfläche, wo dann nichts einem mehr duftete und einem Sehen und Hören verging? Da gab es, war man draußen irgendwo, den Weg hinab in die Dolinen, die unter dem Wind lagen und auf deren Boden sich dann auch ohne Scheu voreinander das Karstwild sammeln konnte, ein kleines gedrungenes Reh neben einem Hasen und einem Rudel dunkler Wildschweine. Oben an dem Rundhorizont der Schüssel standen die Bäume gleichmäßig schräg und unten zitterte kaum das stopplige Gras, schwankten kaum Bohnenranken oder Kartoffelstauden. Selbst ausgesetzt dem Sturm auf der Hochfläche, ohne einen Dolinenschutz, ob man sich nur hinter einen der vielen aufgeschichteten Steinwälle zu setzen und ist von einem Moment zum anderen aus der sirrenden Eiseskälte in ein stilles Warmbad getaucht. In diesem Schutz hatte man entweder Zeit, an jene Schlacht des Altertums zu denken, wo die Bora zwei gegenüberstehenden Heeren die Pfeile und Speere einerseits über die Köpfe der Feinde hinausgetragen und andererseits vor die Füße geworfen hatte? Oder bekam, wie im fächelnden Westwind für den Wert der Naturdinge, Augen für das Menschenwerk? Die Steinwälle ebenso wie die kleinen Holzgatter darin. Ein Muster aus parallelen Stangen, geschnitten aus dem Gestrüpp nebenan. So schmal, so krumm. Die Zwischenräume so groß, dass darin das Urbild eines Gatters, einer Tür, eines Tors, einer Pforte kenntlich wurde. So wie die Natur für das Ausformen von Kristallen die Zwischenräume nötig hatte, so das forschende Auge für das Innewerden der Urbilder, die Zwischenräume. Selbst ein Weg, sich dann verlaufend in Steppengras und Wüstenfels. Der ganze Karst war durchzogen von solch trügerischen Zielverheißungen. Er ist nicht irgendein Trampelpfad, sondern der Weg. Ein Bauwerk, in dem er zumindest bis auf die Höhe der Nutzfläche, der Oase, der Doline, eine klare Dreiheit von Randmauern, zurechtgeklopften Fahrbahnen und aufgewölbtem Mittelstreifen zeigt. Diese Erscheinungen, draußen im Unbewohnten für sich, ein Einödhaus gab es auf dem Hochland nirgends, wuchsen in den Dörfern zusammen. Gerade die Bora rückte das Einzelne aneinander und ließ das Einssein erkennen von Wehrhaftigkeit und Schönheit. Die Nordfassaden, steinverzahnt in den Stein, kaum eine winzige Luke darin, dabei oft Kirchenschiff lang, sich in einem großen sanften Bogen von dem Sturmwind wegkrümmend, wichen ihm so elegant aus. Und die Hofmauern, höher als mancher Feigenbaum dahinter, nach oben hin abgerundet, mit Marmorportalen von der Spannweite einer Fürstenkarosse, samt den standesgemäßen weißen Prellsteinen und dem Monogramm IHS im Scheitel, umfriedeten ein Geviert, das man von dem Getöse noch halb blind und taub betrat, als einen Schauraum, einen Basar gesammelter Kostbarkeiten, wo der Sägebock zusammenspielt mit dem Weinspalier, die Reisigbündel mit der Maiskolbenwand und den Kürbishaufen, der Flechtwagen mit der hölzernen Balustrade, das Zelt aus Stützstangen mit dem Brennscheiterzug. Auffällig dabei, dass so viele Erzeugnisse der Karstleute die Hauptform der Landschaft, das Rund der Dolinenschüsseln, wiederholten. Dass all die grazilen Körbe, gebauchten Fuhrwerke, gemuldeten Hocker, mit einem Bogen gekrönten Heurechen dem einzig Fruchtbaren des Landes, der Mutter Doline, zu huldigen schienen. Wie ja auch die hölzerne mittelalterliche Madonna in jener Kirche den entsprechend sich vorwölbenden Bauch hatte. Ohne die Gestelle und Geräte des Karstes hätte ich auch nie die Hinterlassenschaften meiner Vorfahren würdigen können. Weder den Obstgarten des Bruders, noch die Dachstühle und das Mobiliar des Vaters. Jetzt aber erkannte ich gerade in diesem den Ausdruck, der mir so sehr gefehlt und den ich mir von den Zutaten und Zusätzen versprochen hatte. Der Tisch des Vaters, zusammen mit den Stühlen, dem Fensterkreuz und dem Türstock, machte den Raum nicht nur bewohnbar, er strahlte auch etwas Feines und Liebliches aus, bezeugte nicht bloß eine sorgfältige Hand, sondern überlieferte etwas, das der Mann, im Auftreten oft sprunghaft, jähzornig, unbarmherzig, nur auf diese eine Weise hatte äußern und weitergeben können, und das allein ganz er war. Befangen und verschüchtert neben ihm in Person, atmete man vor seinen Gegenständen auf und lernte von ihnen das Augenmaß. Und der grüne Weg in dem Brudergarten, kurz wie er war, mündete im Karst ein in den alle Wege des Nordens aufnehmenden, in den ozeanischen Horizont führenden, schnurgeraden Karstmittelstreifen. So wie der steinerne Damm dort am Eingang des Grabens, vom Bruder einst gebaut, um den Humus zu erhalten, inzwischen nur noch eine Ruine, jetzt weitergeführt wurde in den lückenlosen, ebenmäßigen, geschwungenen Karstfeldmauern, als sei er in seinem Alpenland bloß so unter die Erde gesunken und hier in der Meeresnähe wieder aufgetaucht, intakt wie am ersten Tag, von der südlichen Sonne geschmückt wie zu einem Richtfest, edler als je zuvor. Und als würde damit offenbar, dass unseren Kontinent, entsprechend der chinesischen, auch eine europäische Mauer durchzieht. Die europäische Mauer. Aber war denn auf die Dinge einer Landschaft und auf die Werke ihrer Bewohner ein dauerhafter Verlass? Was war mit jenen windstillen Tagen im Karst, wie es sie zu jeder Jahreszeit gab, ohne die Sonne und auch ohne Wolkenform in dem ohne Weltraum, wo auf der kahlen Erdscheibe weder Umriss noch Laut noch Farbschimmer über Nacht jedes Leben erloschen sein musste, man selbst das letzte gerade noch atmende Beklommenheit, die anders als sonst wo nicht auf den Moment des Erwachens beschränkt blieb, und auch durch die schreienden Hähne und dann die Mittagsglocken, alle gleich blechern, aus den 100 Stadtteilen nicht zu verscheuchen war. Die Fernsehgeräte hallend aus verlassenen Häusern und die Busse leer dahinbrausend, schwarze Gestänge. Die Fahrer fahren wie längst verkohlt, nur noch von ihren Uniformen zusammengehalten. Kein toter Satellit konnte fahler sein an solchen Tagen als der wie mit Knochenasche bedeckte Karst, wo dann zahllose Gerippe die sogenannten Karrenfelder hervorstanden, messerscharf, nicht zu betreten. Aber gerade das hat mir etwas beigebracht, was eben nur eine Weltstadt einem Dörfler beibringen kann, einen Gang. Das Gehen zu Hause auf dem Land war das simple Hinter-sich-Bringen einer Strecke. Möglichst geradlinig, bedacht auf jede Abkürzung, ein Umweg immer ein Fehler. Nur stracks auf ein Ziel zu. Ein zielloses Gehen erfuhren einzig die Unglücklichen, Verzweifelnden. Wie in einem Anfall konnten sie plötzlich davonstürzen über die Felder, blindlings hinein in den Wald, durch den lianenverwachsenen Graben irgendwie hinunter zum Flusstrog. Und wenn einmal einer derart drauf losging, musste man fürchten, er käme nicht mehr lebend zurück. Die Mutter, unterrichtet von ihrer Krankheit, wollte auf der Stelle zum Dorf hinauslaufen. Und man war gezwungen, vor ihr die Haustür zu versperren. Sie riss dann daran fast die Klinke ab. Auch das Schlendern der Spaziergänger und das Ausschreiten der Wanderer war den Dorfleuten fremd. Ebenso jedes zünftige Bergsteigen wie das Pirschen. Ein Jäger war immer ein Auswärtiger. Es gab nur das Hin zur Arbeit und Kirche, vielleicht noch den Abstecher ins Wirtshaus und das Zurück ins Haus. Die Beine, gewöhnlich bloße Transportstelzen, und der Körper, ihnen steif aufsitzend, spielten in der Regel erst beim Tanzen zusammen. Ein auffälliges Gehen war es nicht das eines Krüppels oder Idioten, galt den Rinkenbergern als wichtigtuerisch. Und in ihrer slowenischen Sprache hatten sie dafür ein Einzelwort, welches man übersetzen konnte mit »beim Gehen Wind machen«. »Beim Gehen Wind machen«, so erzeugte auch das Gehen im Karst den Wind. wenn der dort ausblieb. Und mit ihm verflüchtigten sich die Grübeleien, und es kehrte mich wieder jener große Gedanke, befreiend wie nichts sonst, nach außen. Freund, du hast Zeit. Freund, du hast Zeit. Das Zeithaben war es auch, was dem Dörfler zu seinem besonderen Gang verhalf. Einem freilich, der mit jedem Schulterheben, Arme schwenken und Kopfwenden, statt Blickfang für die bestimmte Person sein zu sollen, weiter wies in den Umkreis. So wie manchmal das besondere Schauen eines Wesens, eines Menschen wie eines Tiers, einen sich umdrehen lässt nach dem Unerhörten, was der andere da wohl sehen mag. Und das nach seinem beschwingten Ausdruck zu schließen nur etwas Erfreuliches sein kann. Ja, die Gewissheit, eine Gangart zu finden, ganz Gang zu sein und dabei zum Entdecker zu werden, hob mir den Karst ab von den paar sonstigen freien Weltgegenden, durch die ich gekommen bin. Zwar hat sich das Auf und Geh auch woanders bewährt. Auf und Geh. In ausgetrockneten Bachrinnen, ebenso wie am Rand der großstädtischen Ausfallstraßen, am strahlenden Tag wie noch wirksamer in der Stockfinsternis, aber kein Aufbruch in den Karst, der nicht bestimmt worden wäre von der Überzeugung, mir dort über das Durchatmen hinaus eine Neuigkeit zu ergehen. So unerschütterlich ist meine Erwartung in die Kraft dieser einen Landschaft, dem, der Zeit für sie hat, jedes Mal neu ein Urbild, eine Elementarform, den Inbegriff eines Dings zuzufächeln, das wenig fehlt und ich würde sie Gläubigkeit nennen. Der Taufwind gilt wie am ersten Tag und der Gehende erfährt sich, von ihm umfangen, noch immer als Weltkind. Freilich wird er dazu nicht drauf losgehen, wie ein Passant, sondern sich verlangsamen, sich im Kreis drehen, innehalten, sich bücken. Die Fundstätten sind in der Regel unter der Augenhöhe. Er braucht sich dazu nicht zu zwingen. Ehe er sich's versieht, haben Landschaft und Wind ihm sein Maß zugeteilt. Im Bewusstsein, Zeit zu haben, habe ich mich im Karst nie beeilt. Gelaufen bin ich nur, wenn ich müde wurde. Und es war dann ein langsamer Lauf. Eines Tages habe ich mich da verirrt. Wie so oft absichtlich. Aus Neugier, aus Wissbegier. In eine weglose Steppe, durchkreuzt von Gestrüpp und Steinrippen. Schon bald wusste ich dann nicht mehr, wo ich war. Es gibt von der Gegend, einem Grenzland, keine anderen Detailkarten als geheime militärische. Von den 100 Dörfern, wie es die Regel ist, bei ein paar Schritten querfeldein, trug der Wind kein Lebenszeichen mehr herbei. Weder ein Bellen, noch die Kinderschreie. Die am weitesten ging. Stundenlang schlug ich mich durch. Mutwillig. Im Zickzack vorbei an vielen Dolinen, die brach lagen. Mit bleichen Felsblöcken am Roterdeboden, dazwischen hervorschießend die Urwaldbäume, deren Kronen auf einer Höhe mit den Sohlen des Gehenden lagen. Jetzt konnte ich von Wildnis reden und erfuhr in dem Landstrich einmal, was er wasserlos im Ganzen auch war. Eine unabsehbare Wüste, nur durch ihren Bewuchs vorspiegelnd kultivierbar zu sein, wo in dem fächelnden Wind sicher schon mancherorts Unkundige verdurstet ist, im Ohr vielleicht bis zuletzt noch das weiche Geräusch der Mannaeschen, in dem wie im äußersten Hohn ein klarer Gebirgsbach vorbeirieselt. Schon längst auch kein Vogellaut mehr. Ohnehin gleich am Rand der Dörfer nur mehr hier und da ein Pieps. Nicht einmal eine Eidechse oder Schlange. Da stand der Verirrte, fast schon in der Dämmerung, nach einem durchs Dickicht getrampelten Weg urplötzlich am Rand einer mächtigen, stadiongroßen Dolinenschüssel. Oben rundum abgeriegelt von einer hohen, dichten Urwaldpalisade, zu entdecken erst mit dem Augenblick, in dem man sich da durchgezwängt hatte. Die Doline erscheint ungewohnt tief, auch wegen der Terrassenstufen, welche, eingefasst von Steinmauern, die gleichmäßig sanften Hänge gliedern, auf einer jeden Stufe ein anderes Grün, je nach der dort gepflanzten Fruchtart. Und das kräftigste Grün leuchtet unten vom unbebauten leeren Grundkreis, zauberischer als ein olympischer Flutlichtrasen. Hatte ich in all den Dolinen bisher höchstens ein oder zwei Beschäftigte gesehen, so bestaunte ich vor dieser jetzt eine ganze Bevölkerung. Auf sämtlichen Terrassen bis hinab zum Boden sind auf den Kleinfeldern und Gärten gleich mehrere Leute am Werk. Sie arbeiten mit vollendeter Langsamkeit, sodass selbst von ihrem Gebücktsein und gekrätschten Dahocken Anmut ausgeht. Und aus dem weiten Rundschall, so gleichmäßig wie leise, was mir im Ohr geblieben ist als das Grundgeräusch des Karstes, das Harken. Das letzte Licht scheint sich in der Doline zu sammeln, wie in einer Linse, welche die Einzelheiten scharf umreißt und vergrößert. Zu bemerken ist so, dass keine Mauer der anderen gleicht, dass die eine aus zwei Steinreihen besteht, die nächste zwischen diesen noch eine Erdschicht hat und der scheinbare Felsblockhaufen am Rand des Grundkreises eine Behausung, eine Feldhütte ist, kegelförmig, die Blöcke nach oben zu sich verkleinend, mit einem regelrechten Schlussstein in der Form eines Tierschädels und einer Dachrinne, von der ein langes Rohr unten zu einer Regentonne führt. Und das Loch am Boden keine zufällige Lücke, sondern der Eingang dieser Kassita mit einer Oberschwelle von Adlerschwingenlänge, darin eingeritzt, ja, eine Sonnenuhr. Jemand tritt jetzt gebückt da heraus. Ein Halbwüchsiger. In der Hand ein Buch, richtet sich auf zu einem Mann und der Betrachter ist wieder umgeben von dem Holzgeruch und der Sommerwärme in dem väterlichen Feldunterstand. Sitzt dort, von der Schule gleich zu den Seinigen auf den Acker gegangen, am Tisch bei seinen Aufgaben, barfuß, sieht in der einen Ecke, mit weißen Tüchern bedeckt, den Korb mit dem Speck und dem Brot und dem Mostkrug und in der anderen die Brennnesselstaude, von der ohne einen Luftzug im Raum immer neu eine Schwade Blütenstaubs wegraucht, zeichnet das von den Bretterritzen und Astlöchern geformte Sonnengeflecht auf dem Erdboden nach, hört draußen die Stimmen der Eltern, wie sie von den zwei Enden des Felds aufeinander zuarbeiten, zuerst das einsilbige Verständigungsrufen, dann der Wortwechsel, väterlicher Fluch, mütterliches Auslachen, schließlich in der Mitte des Felds das gemeinsame Jausenzeit, spielt mit sich allein Karten, horcht auf das Donnergrollen, streckt sich auf der Bank aus, träumt, erwacht von dem Gedröhn einer Hornisse, mit der gleich ein ganzes Bombergeschwader aus dem Himmeldunst schießt, isst einen Apfel, darauf das helle Nachbild des Blattes, das ihn am Baum beschattet hat, tritt ins Freie, richtet sich nun seinerseits auf zu einem Erwachsenen, einem Mann, holt tief Luft und gewahrt die Feldhütte als die Mitte der Welt, wo in der Bildstockklein seit jeher der Erzähler sitzt und erzählt. Die Kraft stieg aus der Tiefe empor, dass ich mir vorstellen konnte, selbst der große Atomblitz würde dieser Doline nichts anhaben. Der Explosionsstoß würde über sie hinweggehen, ebenso wie die Strahlung. Und in der Vorwegnahme sah ich dann die zu meinen Füßen in der fruchtbaren Erdschüssel Tätigen als die Restmenschheit nach der Katastrophe, wie sie da wieder anfing zu wirtschaften. Ja, als eine Wirtschaft, eine zudem autarke, so erschien mir der in der abgestorbenen Wüste versteckte Ort. Und die Erde ernährte da immer noch ihre Bewohner. Und kein Ding der Welt war verloren gegangen. Zwar gab es nichts mehr in Fülle, doch von jedem Grundstoff und jeder Grundform bestand noch zumindest ein lebenskräftiges Beispiel. und in dem alles Notwendige zur Hand und zugleich eine Seltenheit war, zeigte es die Schönheit des Ursprungs. Das Bild der in die Karsterde eingesenkten Plantage, vor jedem Feindeinfall geschützt, atombombensicher unter freiem Himmel als eines Ziels, hat mich bis heute nicht verlassen. Samt dem Transistorgedudel aus der steinernen Feldhütte als seinem Preislied. Bild, Chimäre, Vater Morgana, Bild, denn es ist in Kraft. Obwohl meine Zeit im Karst fast nur gehen, innehalten, weitergehen war, hatte ich nie mein übliches schlechtes Gewissen, ein Nichtsnutz- und Müßiggänger zu sein. Das Hochgefühl der Freiheit bei jeder neuen Ankunft kam von keiner Entrückung. Nicht losgelöst wusste ich mich, vielmehr verbunden. Endlich, jetzt sind wir da, sagte ich nicht im Stillen, gleich nach dem Schritt über die Hochlandschwelle, das Sausen an den Schläfen immer wieder, jetzt sind wir da, sah mich allein in der Mehrzahl. Jetzt sind wir da. Ähnlich wie die täglichen Verrichtungen des Vaters, das Verstopfen eines Lochs, das Aufwickeln eines Seils, das Spalten von Kienspänen, zu einer gewissen Zeit Rituale für die Gesundung der Mutter sein sollten, so bildete auch ich mir ein, mit meinem Erforschen des Karstes einer Sache zu dienen, und zwar nicht einer bloß guten, sondern einer großen und herrlichen. Viele Antriebe wirken zusammen. Mich der Vorfahren würdig zu erweisen und das, wofür sie stehen, auf meine Weise zu retten. Dem Lehrer der von ihm so ersehnte Schüler zu sein. Ohnehin sein einziger. Eine unwiderstehliche Finte im Duell mit meinem imaginären Feind zu schlagen. Seltsame Zwangsvorstellung. Gerade durch die Entfernung in die Menschenlehre und das Ertragen mannigfacher Entbehrungen, mir die Liebe der Liebreichsten unter den Frauen zu verdienen. Doch über das alles hinaus ging etwas, das ich die Begier oder den Appetit nenne, eine Orgie zu feiern. Was für eine Orgie? Die Antwort darauf gebe ich, Traumgläubiger seit je, mit der Erzählung eines Traums. In einer gläsernen Kanzel, Linienbus und Schwebebahn in einem, trafen sich immer wieder dieselben Passagiere, kein Wort miteinander wechselnd, zur gemeinsamen Fahrt in das Weltreich des Karstes. Der Übergang wurde markiert von einem schimmernden, hochaufragenden, von dem blauesten Himmel überspannten Indianerfelsen, zu erklettern von jedem Kind, wo auch die letzte Haltestelle war. Nun waren wir vollzählig. Nie aber zeigte sich auf der Weiterreise etwas von dem Land. Es gab nur das Gefährt, so still unterwegs, als stünde es, und die Reisegesellschaft, jeder im Abstand zum anderen, für sich, kein einziges Paar. Zwar kannte ich diesen und jenen von der Straße, als Schalterbeamten, als meinen Schuster, als Ladenmädchen, und wir pflegten sonst alle einander zumindest zu grüßen, doch einmal eingestiegen kam von keinem mehr ein übliches Zeichen des Erkennens. Statt Blicke auszutauschen, saßen wir bewegungslos da, vereint in Erwartung. Angesicht in Angesicht. Auch wiederholte, immer von einer sehr beliebten Station, für jedermann öffentlich zugänglich, desto festlicher erschien das Licht in der Kabine. Eine Verzückung stand uns bevor am Endpunkt der Fahrt im Herzen des Landes, wie sie gewaltiger Menschen nicht zuteil werden konnte. Die Seligkeit, gemeinsam aufgenommen zu werden in das Nichts. Das ereignete sich freilich nie. Wir kamen dem nicht einmal nahe. Dafür empfing ich auf der letzten Traumfahrt von einem meiner Gefährten im Zusteigen ein Lächeln, mit dem er sich mir zu erkennen gab und das zugleich mich erkannte. Orgie des Einandererkennens. Statt Verzückung und Vereinigung, Erschütterung und Einung. Und das Zeitwort zu Orgie übersetzt mit unbeirrbar Verlangen. Und die Gegend Orgas mit Land der Demeter oder Aue oder Fruchtland. Land der Demeter, Fruchtland. In Wirklichkeit ist der Karst ein Mangelgebiet und der Übergang kein bizarrer Indianerfels. Erst lang nach der Grenze wunderst du dich, dass bergauf etwas anders geworden ist. Nicht nur der Wind. Kein rieselndes Bachwasser, nicht einmal ein Rinnsal mehr. Die dunklen Kiefernwipfel anstelle der lichten Laubkronen. Umgekehrt, der braune Lehm und der schwarzgraue Schiefer im Ziegelmuster, solang dein Wegbegleiter, gewichen einem schroffen, massiven Kalkweiß. Die Grasnarbe darüber kaum handbreit. Keine saftige Wiese mehr, sondern borstige Alme. Obwohl die Ebene unten noch nah ist, klar sichtbar die Städte und Flüsse, sogar ein Flugplatz mit einer aufsteigenden Düsenmaschine und ein Exerzierplatz mit hüpfenden Soldaten, herrscht auf dem Plateau eine Stille, als seist du schon weit draußen auf dem offenen Meer. Zuerst sind dir die Spatzen vorausgeflogen, jetzt die Schmetterlinge. So still ist es, dass du das Rascheln hörst, wenn ein Falter mit seinen Flügeln einer fallenden Blüte nachjagend den Grund streift. An einer Kiefer knistern in der Sonne die trockenen Zapfen des Vorjahrs. Einer hoch oben, der nächste in Augenhöhe und so fort. Eine abgestufte Folge, ein stetiges Zirpen bis Sonnenuntergang, während aus dem frischen, heurigen Zapfen ebenso stetig das Harz tropft. Dunkle, sich vergrößernde Flecken im Wegstaub. Bleib auf dem Weg. Begegnen wird dir ohne dies lange kein Mensch. Die dunklen Männer links und rechts, die dir Geleitschutz geben, immer wieder weit ausschwärmend in die fahle Savanne, sind die Wacholderstauden. Bleib auf dem Weg. Stunden, Tage, Jahre später stehst du vor einem weißblühenden wilden Kirschbaum. In der einen Blüte eine Biene, in der zweiten eine Hummel, in der dritten eine Fliege, in der vierten ein paar Ameisen, in der fünften ein Käfer, auf der sechsten ein Schmetterling. Was auf dem Weg aus der Ferne glänzt wie eine Wasserstelle, ist eine silbrige Schlangenhaut. Vorbei an langen Reihen von Holzstößen, die sich beim näheren Hinschauen erweisen als getarnte Waffendepots. Vorbei an runden Steinhaufen, die in Wirklichkeit die Eingänge zu unterirdischen Materialbunkern sind. Stößt du mit dem Fuß dran, ist der Fels Pappe. Bei jedem Schritt werden dir aus dem Grasmittelstreifen die Heupferdchen aufspritzen. Ein toter, gelbschwarzer Salamander bewegt sich kaum merklich voran in der Karrenspur. Als du dich nach ihm bückst, entdeckst du, dass er dahingetragen wird von einem Aaskäferzug, der den Leichnam geschultert hat. Am nächsten Ruheplatz hörst du in der Stille ein langgezogenes Froschunken. Ein zarter Einton in dieser Wüste. Du wirst dich nähern und an eine Lache kommen, die eine sehr lange Strecke des Wegs einnimmt. Das Wasser ist klar. Es treibt eine einzelne Feder darauf. Auf dem tiefroten Grund, der aufgerissen ist im Sechseckmuster, die paarweisen Eindrücke von Rehhufen und eine Vielzahl von Vogeltritten, pfeilförmig in alle Richtungen, eine Keilschrift, die entziffert sein will. Die Feder wird wegwehen und die lange Lache wird im Wind dahinziehen wie in einer Dünung. Streck dich am Ufer aus, dein Kleiderbündel als Polster. Du wirst einschlafen. Die eine Hand des Schläfers wurzelt zwischen den Knien in der Erde, die andere hatte am Ohr. Unsere eingerissenen Augenwinkel, Bruder, kommen vom Horchen. Du hörst im Traum von der Lache als einem See und siehst dort eine Barke im Schilf. Deinem Haselstock. Mit deinem Haselstock als dem Ruder. worauf aus der Leere nun ein Delfin taucht, den Rücken von der Last der Früchte darauf eingewölbt zu einer Doline. Ein kurzer, erquickender Schlaf wird es sein. Und erwachen wirst du von den Tropfen eines beginnenden Regens an deiner Ohrmuschel. Kein sanfterer Wecker. Du richtest dich auf und kleidest dich an. Nicht aus der Welt wirst du gewesen sein, sondern einmal ganz hiesig. Eine Ente kommt nun aus der Savanne im Tiefflug zur Lache geflügelt. Sie landet da weich und schwimmt auf und ab. Und eine verlaufene Kuh benutzt das Wasser als Tränke. Du lässt dich anregnen. So ruhig wirst du davon, dass allerlei Falter sich auf dir niederlassen. Einer auf dem Knie, der andere auf dem Handrücken und der dritte beschattet die Augenbraue. Die Bäume, als der Himmel bei deinem Weiterweg durch den Karst wieder blau ist, eine Empfindung von Wetter, nur angesichts des üblichen dunklen Getürmes nördlich über dem Nanos, werden rauschen im Uhrzeigersinn, jeder nach seiner Art. Und du wirst begreifen, wie das Schwirren der Eichen, besonders vernehmlich und vordringlich, bei den Alten die Stimme des Orakels sein konnte. Du wirst mitschreiben. Und das Scharren deines Geräts wird eins von den friedlichsten Geräuschen unter der Sonne sein. Es wird dich zurückführen zu den 100 Dörfern und Stadtteilen. Dem Karst-Kino, dem Karst-Tanzsaal, der Karst-Wörlitzer. Die, wenn es Nacht wird und der Himmel wieder bedeckt, in der nun lautlosen Wildnis erkenntlich sind an dem kreisförmigen Schein hier und da an der Wolkendecke. Wirst dort bewirtet werden mit dem weißen Brot, dem Karstwein und jenem besonderen Schinken, an dem du deinen Weg mit allen seinen Gerüchen nachschmeckst, vom Rosmarin des Mittelstreifens über den Thymian an den Feldrandmauern zu den Wacholderkugeln draußen in der Savanne. Mehr brauchst du jetzt nicht. Mehr brauchst du jetzt nicht. Und eines Tages im Lauf deiner Jahre wirst du dann an die Stelle gekommen sein, wo tief unten am Horizont der besonnte Nebelstreifen das Adriatische Meer sein wird. Wirst da, Ortskundiger, die Frachtdampfer und Segler im Golf von Triest unterscheiden von den Kränen der Werft von Monfalcone, den Schlössern von Miramare und Duino und den Kuppeln der Basilika von San Giovanni am Timavo. Und dann am Grund des Dolinentrichters zu deinen Füßen, zwischen zwei Felsbrocken, die ganz wirkliche, mehrsitzige, halb verrottete Barke samt Ruder entdecken und sie, den Teil für das Ganze, unwillkürlich, du bist nun so frei, bedacht haben mit dem Namen Bundeslade. Gehen im Herzland. Nach einem Auszug aus dem Roman Die Wiederholung von Peter Handke. Es sprach Ulrich Nöten. Musik Gerd Bessler. Technische Realisation Karl-Heinz Stevens und Angelika Bruchhaus. Funkeinrichtung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Deutschlandfunk 2009.